Hör mal hin, sie wird feucht, wenn ich dein Mädchen frag. Mittest du Penis im Arsch, weil du täglich versagst. Denn du bist sehnsüchtig und dazu schäbig behaart. Opfer, du bist ein Penner, Mann, und lebst im Pack. Fick dich und Nuttensohn, gehört bei mir zum guten Ton. Bin ich nicht da, bin ich da, wo die Huren wohnen. Denn die sacken an meinem Bild wie Teenies an ihren Chupa Chups. Ich bin der gottverdammte Kingmann, der nicht in mein Cruiser cruise. Unglaublich oder paradox, wer hat das Mike? Denn die Jungs aus dem Pott nehmen deine Perle zu zweit. Also mach die Finger zu einem V, zeig ein bisschen Respekt, bevor ich das nächste Mal in deine Stadt komm und du dich versteckst. Denn wenn ich mit dir fertig bin, ist dein Leben ein Scherbenhaufen. Denn auch die nächsten Gegner, ja Mann, die sterben morgen. Ihr habt euch verändert, wir sind cool geblieben. Das geht an dich, dich und auch dich. Ruhe in Frieden, Bitch. Der Vorhang öffnet sich, das Spotlight richtet sich auf mich. Denn wir sind back im Business, es ist Showtime. Du bist der Vorhang öffnet sich, das Spotlight richtet sich auf mich. Denn wir sind back im Business, es ist Showtime. Du bist. Du kannst rappen, doch du bist nicht mal ein Anfänger. Mich zu betteln ist unmöglich, so wie ein Mann schwängern. Verschwinde mit Klappbängern, wir zünde dich an, Penner. Muckst du auf, baller ich dich aus deinem Kackswetter. AWK, du bist kein Falke. Von mir wird dein Rap gefickt wie ne Bordsteinschwalbe. Ihr sagt, ich wär kein Fick wert, wäre nur ein Bastard. Jungs, versteht mal langsam, euer Rap ist nur Standard. Ich flow selbst besser, nach 15 Gin Tonics. Ich beende das Battle, indem du mein Glas an den Kopf kriegst. Und du denkst, du bist dope und du hättest Flow. Doch du machst nur ne Show wie ne störrische Ho. Soll ich dir sagen, warum man mich Bulle nennt? Weil dein Geld heute Nacht in meiner Hose pennt. Und ich kenne einen Rapper, der mit Kosename Bitch heißt und sich freut, wenn seine Perle ihm ins Gesicht scheißt. Der Vorhang öffnet sich, das Spotlight richtet sich auf mich. Denn wir sind back in Business, es ist Showtime, du bist. Der Vorhang öffnet sich, das Spotlight richtet sich auf mich. Denn wir sind back in Business, es ist Showtime, du Bitch.